machen Liebe und wir lachen uns tot. Wir tanzen auf dem höchsten Dach. Ein Helikopter fliegt uns ins Morgenrot. Champagner morgens um 8. L-U-S-T. Lust auf noch mehr. Lass es einfach passieren. Komm, wir können.